dass da eine ganz andere Selbstinstrumentalisierung ist, eines dieser Schlagworte, eine ganz andere, oder deswegen jetzt, was ihr mit diesem Utopismus der kleinbürgerlichen, wie du es nennst, Subjekte, klassenanalytisch ist mir das zu unscharf oder vielleicht verfehlt, aber so vom Bewusstsein her ist es natürlich die kleine Waren, die einfache Warenproduktion, die man da reproduzieren will und. Aber dass da natürlich eine Entfremdung des... Immaterielle, das Bildungs... Ja, ja, alle möglichen... Ja, ja, aber dass sich das eben in der Subjektivität, psychomental, ja, analytisch-sozialpsychologisch, also sozial-psychoanalytisch analysiert, dass da viele, viele Hinweise dafür sind, dass das eine ganz andere Selbstinstrumentalisierung des einzelnen Subjekts ist. Und eine Gesellschaftlichkeit, also eine negative, eine verkehrte, gesteigerte, höhere Gesellschaftlichkeit in der Kombination, was Marx die Kombination des Gesamtarbeiters, auch im Weltmaßstab die Kooperationsfähigkeit des Gesamtarbeiters, also diese durch das Kapital selbst hochgradig wie nie im Weltmaßstab herausgetriebene Fähigkeit als General Intellect, so die marxischen Termini, oder eben als Kapital Fix Being Man Himself zu funktionieren, dass du das aber eben nur erst schaffst für die Firma. Oder in der Freizeit, wo dann diese Arbeitszeit und Freizeit sich total verwischt und was die Situationisten so treffen, die Arbeit an der Freizeit nannten in den 60s schon, es ist total also ineinander verzahnt und du gar nicht mehr zwischen deinem Heimwerker am Rechner, sozusagen Lohnsklavendasein am Rechner oder in dem Team und dem, was du in der Freizeit, wenn dann Jogs ins Aerobics-Studio oder wie das heißt, ins Dienststudio da läufst und so, diese ganze Selbstinstrumentalisierung und Ähnliches, wir kennen diese Formeln, die ist gerade in der Intersubjektivität diese neue Entfremdungsgrad. Und der hängt wiederum mit Bilderproduktion zusammen, Waren als Bilderproduktion, Waren als, an denen mehr hängt als bloß ihre Gebrauchswertdinglichkeit, sondern die Statussymbole und so weiter sind, die Role Models sind. Und das geht dann in diese Geschlechterfrage, Gender-Sachen, über die lebhaft diskutiert werden, von denen die raus wollen aus dieser Normativität, dieses selbstinstrumentalisierten, freiwilligen, vorauseilenden Lohnsklaven-Daseins, der freien, glücklichen, brave new world Lohnsklaven in ihren Teams, die sich gegenseitig stimulieren und ganz ohne Bourgeoisie, ja, die Bourgeoisie in sich aufgenommen zu haben scheinen, die alle Führungskräfte werden wollen. Ich will das jetzt nur andeuten. Darin scheinen mir gegenwärtig das zu liegen, was er hier, auf das er damals schon hindeutet, aber in einer schon viel verschleierteren, verhüllteren Form, noch in Situation über Kapital, nun krisenmäßig seitdem immer weiter aufbricht, seit der ökonomischen Krisenerscheinung, strukturellen Krise der 70er nach seinem Tode. Ne? Und ich denke, dass das genau auch die Fragen sind, in der wir da auch brauchen, seine Hinweise in Bezug auf die psychosozialen Entfremdungsformen. Und da die Auflösung ist die tatsächlich die Praxis, die gesellschaftliche Praxis, die eine andere Gegenständlichkeit, eine andere Gesellschaftlichkeit der Menschen konstituieren kann. Das ist nur für ihn nur auflösbar durch die gesellschaftliche Praxis. Ansetzend auf der Gesellschaftlichkeit, die der Kapitalismus in dieser negativen, scheußlichen, kitschigen, verlogenen Form schon hervorgetrieben hat. Ja? Nur da ist es möglich, dass die Subjekte zu dem gesellschaftlich bewussten Gesamtsubjekt, das heißt zum Proletariat als Klasse des Bewusstseins werden können. Und das ist das Konstitutionsproblem, das er da schon aufwirft. Und da wäre Erkenntniskritik, hätte da ihre ganz wichtige Stelle. Mir reißt es der Faden ab. Wir hören jetzt auf und also das, so ist das eigentlich hier aufgezeigt. Das ist ja dann eine Schnittstelle. Aber darf nicht in Erkenntniskritik hängen bleiben? In dieser adornitischen, ja, was können wir denn wissen? Und wir sind ja so eben, unsere a priori Erkenntnisvermögen sind eben, wie bei so einem Redel, das Geld als a priori von allem und so. Wenn es da drin stecken bleibt, da wollte Karl raus, dann ist die Praxis eigentlich ausgeschlossen, sondern wir drehen uns im endlosen Verblendungszusammenhang. Und das ist das Dilemma, in dem wir immer noch befangen sind auch. Okay, vielleicht so als...